Sons of Fury. Turn up. Chicken Wing, ist der Dude hier hot and fly. Ich hab Swag, weil ich mir jeden Tag Klamotten buy. Im KDW oder im Europa Center finanzieren mit Bankraub. Denn ich bin ein Euro-Gangster. Guck, wie ich mir Hot Wings rein in meinen Mund stecke. Mit dem Bucket und dem Gucci-Gürtel rumswagge. Im Hood rumhänge mit der Uzi-Gun-Pleie an der Tankstelle. 60 Liter von dem Tankbrelle. Triff mich in der Shisha-Bar den Schlauch heben. Ohne Ausreden auf jeden wirst du Bastard leider draufgehen. Weil du nicht bei Kentucky Fried Chicken Food ist. Das ist kein Fastfood, weil Kentucky Fried Chicken gut ist. Ich bin ein Boy, der gut ist, weil er gut ist. Healthy. Du bist jetzt dead, weil ich auf dich shoot. Bitch, Versace, Versace, Versace, Versace. KFC, Buckets, Finger Food, Hustensaft, Jüngling, ich bin ein Flyer, du wirst schon klug. Leg dich nicht mit diesem Hustler an. Du kannst ja die Cops fragen, ich bin so unfassbar, Mann. Yes, sir. Lustig, trage Prada. Subway, das ist KFC. Und mein T-Shirt, es ist immer noch von Givenchy. Designer. Ich hab Geld, deshalb kann ich jeden Tag essen gehen, ballen ohne Ball und auf Luxusmessen gehen. Ich dip den Hot Wing rein ins Curly Barbecue. Du fährst VW Polo, ich war Lamborghini Cabrio. Plus ich mache Dough, Ghetto oder stirb, Dude. Ich bin high, so wie ein Gebirgszug. Ich bin higher als ein Rausche von der